Kundgabe 4695. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.07.1949. Das Wort Gottes Beweis seiner Liebe. Nichts kann euch meine Liebe zu euch mehr beweisen als mein Wort. Und daher könnet ihr auch nichts Verwerflicheres tun, als mein Wort zurückzuweisen, weil ihr damit auch meine Liebe zurückweiset. Was Letzteres bedeutet, fasset ihr Menschen noch nicht. Doch eure Kraftlosigkeit, euer geistiger Tiefstand, ist ein Beweis dessen, dass ihr ohne meine Liebe, ohne mein Wort, nicht in eurer Entwicklung aufwärts steigen könnet. Wo mein Wort entgegengenommen wird durch Hören oder Lesen oder auch direkt von mir, dort werden auch die Menschen Kraft aus ihm schöpfen, denn ich selbst rede zu ihnen und verströme meine Kraft auf den Empfänger. Und diese äußert sich in sich steigerndem Verlangen nach mir und meiner Gegenwart. Sie äußert sich in geistigem Streben, in Liebetätigkeit, in Abkehr von der Welt. Sie äußert sich ferner in zunehmender Erkenntnis, also in rechtem, wahrheitsgemäßem Denken und Wissen um Anfang und Bestimmung und also in einem Lebenswandel nach meinem Willen. Alles dieses bringt meine Kraft zu Wege, die ihr mit meinem Wort entgegennehmet. Also ist das Zuleiten meines Wortes auch ein Beweis meiner Liebe, die euch in jeder Weise beglücken will und helfen, dass ihr zur Vollendung gelanget. Denn durch mein Wort soll euch das Streben nach oben leicht werden. Durch mein Wort sollet ihr einen Einblick gewinnen in mein Walten und Wirken und mir näher kommen, willensmäßig und durch Wirken in Liebe. Und da ihr selbst durch eure Unvollkommenheit als Mensch unwürdig seid, von mir angesprochen zu werden, ich es aber dennoch tue, habt ihr wieder einen Beweis meiner Liebe zu euch. Denn ich gebe euch mit meinem Wort ein Gnadengeschenk von unschätzbarem Wert und unverdient. Doch euer Wille ist zu schwach, um nach meinem Wort zu verlangen. Und daher teile ich mich euch mit im Wort, unaufgefordert. Doch wirksam kann es erst werden an euch, wenn ihr es entgegennehmet im freien Willen. Das heißt, die Kraft des Wortes werdet ihr erst spüren, so der Wille bereit ist zur Entgegennahme. Und so kann auch mein Wort völlig ohne Erfolg bleiben bei Menschen, die es wohl hören, doch keinen Gebrauch machen, für die es nur ein leerer Schall ist, weil sie es nicht ins Herz aufnehmen, sondern nur mit den leiblichen Ohren hören. Diese empfinden keine Kraftwirkung und können sonach auch nicht meine Liebe daraus erkennen, weil sie selbst ein verhärtetes Herz haben, das keiner Liebe fähig ist. Diese kennen mich nicht und verlangen nicht nach mir, denn ihre Liebe gilt noch der Welt und der Materie, und sie missachten, was aus dem geistigen Reich zu ihnen kommt. Doch es liegt dann nimmermehr an meinem Wort, dass sie leer ausgehen, sondern an ihnen selbst, weil meine Gnadengabe verlangend und dankend angenommen werden muss, um wirksam zu sein und den Menschen meine Liebe zu bezeugen. Amen.